Kundgabe 5706. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.06.1953. Glaube an Gott. Offenbarung. Wahrheit. Ich will als Gott und Schöpfer, als euer Vater von Ewigkeit anerkannt werden. Ich muss von euch Menschen als erstes den Glauben an mich fordern. Ihr müsstet die innere Überzeugung gewonnen haben, dass ihr aus der Kraft und Macht eines Wesens hervorgegangen seid, das in aller Vollkommenheit wirket und regieret, unter dessen Willen ihr steht, das sich aber in nie endender Liebe euch zuneigt, weil ihr aus seiner Liebe hervorgegangen seid. Diesen Glauben muss ich fordern, denn er erst stellt euch in das rechte Verhältnis zu mir, vorerst in das Verhältnis des Geschöpfes zum Schöpfer, dem ihr euch unterwerfet, und dann in das Verhältnis des Kindes zum Vater, den ihr liebt und dem ihr zustrebt. Ich will euch nicht ewig als isoliert von mir stehende Wesen wissen. Ich will mit euch eng verbunden sein. Ich will das Ziel erreichen, das ich mir gesetzt habe, als ich euch ins Leben rief, mit vollkommenen göttlichen Wesen zu wirken und zu schaffen, die ich als meine Kinder unendlich beseligen kann, die ich liebe und deren Liebe ich besitzen will im Vollmaß. Der Glaube an mich, den ihr nicht sehen und doch erkennen könnet, ist die Grundbedingung. Der erste Schritt auf dem Wege, ein rechtes Kind eures Vaters zu werden. Denn um mir zuzustreben, muss ich zuvor erkannt werden. Ich muss meinen Geschöpfen so vorstellbar sein, dass sie mich lieben können. Doch ich kann ihnen erst dann mich offenbaren, als höchst vollkommenes Wesen, wenn sie an mich glauben, dass ich wirklich und wahrhaftig bin. Und sie können diesen Glauben gewinnen, denn sie brauchen nur zu verlangen, die Wahrheit zu erfahren über ihren Ursprung, über ihr Sein und über ihre Bestimmung. Wo ich dieses Verlangen in einem Menschen erkenne, dort ist auch ein rechter Boden für einen starken, überzeugten Glauben an mich. Und dort offenbare ich mich in vielerlei Weise, durch die Schöpfung, durch alles, was der Mensch um sich sieht. Ich offenbare mich ihnen gedanklich. Ich bringe ihnen die Wahrheit nahe, in jeder Form. Ich führe ihn auf den rechten Weg, wo er sicher finden wird, was er begehrt. Aufschluss über mich als Gott und Schöpfer, als Vater von Ewigkeit. Jeder Mensch kann glauben, wenn er es will. Aber erst, wenn er an mich glaubt, kann ich auf ihn einwirken, weil ihr als Mensch im Stadium des freien Willens von jeder zwangsmäßigen, geistigen Beeinflussung verschont bleiben müsstet, auf dass eure Entwicklung nicht gefährdet werde. Ist aber der Mensch im freien Willen zum Glauben gelangt, dann wird er auch die Kraft und Macht und Liebe dessen erfahren, an den er glaubt. Denn so wie er mich anerkennt, hat er den Weg zur Höhe beschritten, wo ihm nun ständig Hilfe aus der Höhe entgegenkommt, auf das er sein Ziel erreiche. An mich, das heißt, an meine Existenz zu glauben, kann auch rege Verstandestätigkeit zu Wege bringen. Denn dafür habe ich dem Menschen den Verstand gegeben, dass er Folgerungen ziehe aus dem Bestehen dessen, was ihm als Schöpfung ersichtlich ist. Er kann Kraft seines Verstandes schon eine Macht über sich erkennen, der er ausgeliefert ist, die den menschlichen Willen unbeachtet lässt, die stärker ist als der Mensch selbst. Doch ob er diese Macht zu lieben vermag, ob er ihr zustreben will, das ist seinem freien Willen anheimgestellt. Und je nach diesem Willen gibt sich auch diese Macht dem Menschen zu erkennen. Denn ich will, dass meine Geschöpfe selig werden, dass sie die Verbindung herstellen mit mir, um mich nun ihnen zu offenbaren als ein Gott der Liebe, Weisheit und Macht, als Vater, der nach seinen Kindern verlangt. Amen.